Hoshi, The Tribe. Thank you. Exile. Insider. Thank you. Ist die Club Night mit Max Bohn HR3. Ihr könnt natürlich hier auch anrufen, 069 169 155 601. 155 601. Thank you.

Das war die Klappner mit Mark Spoon aus dem Dorian Gray. Morgen früh 8, 9 Uhr geht's ab. Am 27.11. ist meine Geburtstagsparty im Gray, ich hab's vorhin schon gesagt. Tausende von DJs, ich hab jetzt alle Namen vergessen. Summer dream. Mission control 0-4-9-8.